alles hat sie dir genommen. Deine Freunde, deine Pferde, deinen letzten Funken Hoffnung, deinen Stolz und deine Würde. Wie weit wirst du noch gehen, um deine Ziele zu erreichen? Wie sehr wirst du ihr gleichen? Sie hat dich von Anfang an kontrolliert. Sie wusste ganz genau, wie du auf sie reagierst. Du hast für sie das Feuer durchschritten und vorstellbare Qualen gelitten. Du hast ganz genau gewusst, wie das Kapitel endet. Dann der Schwur, du wirst sie töten mit deinen eigenen Händen, so wie du am Boden liegst. Eigentlich kaum vorstellbar, doch ich glaube, du machst es wahr. Du hast gekämpft wie nie ein Mann zuvor. Du hast den Kontinent durchquert. Doch bald, schon bald stehst du vor ihrem Tor. Es gibt wirklich nichts, was dich aufhalten kann. Nur ein Stück noch die Küste entlang. Das ist nicht der Rand der Welt. Schützengraben auf der Ebene dahinter lauern flüsterst du Gefahren. Niemand weiß etwas Genaues, weil bisher niemand zurückkam. Rückkehr war auch nie Teil des Plans. Du hast fast dein ganzes Leben lang als Krieger gelebt. Zu bereuen gibt es nicht, dafür wäre es auch zu spät. Deine Kräfte sind am Ende, die Reserven sind verbraucht. Doch du gibst nicht auf. Denn du hast gekämpft wie nie ein Mann zuvor. Du hast den Kontinent durchquert und bald schon.